Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Loschwitz, 18. Juni 1792. Von unseren Husaren habe ich zur Zeit nur aus deinem Briefe Nachricht. Über Funk bin ich zwar mit dir einverstanden, aber ich vermisse die Herzlichkeit, die ihm mangelt, nicht bei dem Vergnügen des Umganges. Mir war er immer ein Fund, weil ich auf Berührungspunkte mancher Art bei ihm rechnen konnte. Thielmann ist genießbarer in einem größeren Zirkel, Funk mehr beim Tête-à-Tête. Auch ist Thielmanns Charakter mehr wert, aber sein Kopf weniger, und die Fälle sind seltener, wo man gerade den Charakter braucht. Was du von meiner politischen Wichtigkeit, wie du es nennst, gehört hast, wäre mir gar nicht unlieb, wenn ich nicht glauben müsste, dass man sich eine zu günstige Vorstellung davon macht. Den Ruf der Brauchbarkeit mag ich mir wohl bei mehreren erworben haben. Einige würden mich auch wohl zu solchen Geschäften anstellen, die nicht ein jeder verrichten kann. Dafür könnte ich auch vielleicht auf mehr Einnahme oder noch eher auf Komplimente und Distinktionen Anspruch machen. Aber dies alles ist nicht hinreichend, um sich eigentlich Einfluss zu verschaffen. Hierzu gehören gewisse Talente, die ich mir schwerlich jemals erwerben werde. Leuchsenring mag doch vielleicht so unschuldig nicht sein, als er vorgibt. Aus guter Hand weiß ich, dass man ihn wegen eines Komplotts gegen die königliche Familie in Verdacht gehabt hat, und unter seinen Papieren sollen sich Dinge gefunden haben, die wenigstens seine Verweisung notwendig machten. Persönlich kenn ich ihn nicht. Zum Fortschritt im Dreißigjährigen Kriege wünsche ich viel Glück. Auf diese Art wirst du allmählich damit fertig werden, ohne dass er eine drückende Arbeit für dich wird. Zu einem Beitrage für die Thalia könnte vielleicht Rat werden. Materialien und Plan zu einem Aufsatze sind parat, der vielleicht zu diesem Berufe tauglich sein würde. Aber ich traue mir selbst nicht mehr wegen der Ausführung. Indessen habe ich viel Lust und mehr Muße als zu anderer Zeit. Die Arbeit über das preußische Gesetzbuch habe ich aufgegeben. Es fehlt noch so viel in der Theorie der Gesetzgebung, worüber ich erst mit mir selbst einverstanden sein muss, ehe ich mich mit Erfolg an ein solches Geschäft wagen kann. Rehbergs Schrift über die Erziehung habe ich mir kommen lassen und werde dir darüber schreiben. Neulich stand ein Aufsatz von ihm im Merkur gegen Campe und Konsorten, wo er manches aus meiner Seele geschrieben hat. Gegen diese Reformatoren mit Feuer und Schwert und gegen die Berliner Weisheitsmonopolisten habe ich auch manches noch auf dem Herzen, nur ist das Polemisieren ein undankbares Geschäft. Besser ist's immer, dem Schlechten stillschweigend etwas Tauglicheres entgegenzustellen. H. schreibt wieder weniger frostig, und Kunze hat eine neue Liebschaft nebst einem dringenden Bedürfnisse zu heiraten. Schlimme Aspekten, doch kann sich alles leicht wieder ändern. Kunze wird nächstens hier sein. Von M. und D. und Graf Geßlern, der eben bei uns ist, viele Grüße, lebe wohl und sage deinem Weibchen viel Freundliches von uns allen, dein Körner.